नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से सो बिफोर वी अनफंगन Jetzt gab es Frage über die Gähmeditation. Jetzt, ich sehe diese Fragen, dass ich da habe, also die meisten Fragen sind so mehr philosophisch angerichtet. Und ich möchte vorschlagen, dass wir alle diese philosophische und psychologische Fragen beiseite lassen, bis, sagen wir, Samstag. Dann Samstag und Sonntag können wir uns so mehr gemeinsame Diskussion widmen und den mehr theoretischen Fragen. Die nicht unmittelbar mit Praxis verbunden sind, so wie was ist Bedeutung von Dhamma und so weiter. Das ist für diese Praxis nicht unbedingt von großer Bedeutung. Weil da muss man natürlich intellektuell analysieren und Kontexte einführen und so weiter. Das ist alles für uns jetzt, für Verständnis von was wir machen, nicht so wichtig. Ist das richtig? Dann ich schlage vor, wir lassen diese philosophischen Fragen für später und wir widmen uns nur den praktischen Fragen. Dann ich werde die philosophischen Fragen, gut, dass Sie daran denken, Sie können natürlich schreiben und fragen, aber ich lasse sie beiseite bis Ende von dem Kurs. Alle sind damit einverstanden? Und dann, indem ich mit diesen Sachen schon jahrelang beschäftige, dann natürlich, ich werde helfen, insoweit ich es kann, und erkläre ein bisschen diese philosophischen Aspekte, die natürlich endlos sind, und psychologische Aspekte, aber wir widmen uns mehr Praxis. Dann, wenn wir eben diese Anapanasati, das wir hier in diesem Kurs lernen, dann besonders in Bezug zu Betrachtung des Geistes, sollte eigentlich sehr mit praktischer Übung verbunden werden. Die Zweck von Anapanasati nach der Tradition ist, dass man von den Gedanken los wird. Und dass diese Sachen denkt, natürlich sind dafür, dass man noch weiter und weiter denkt, bis es nicht mehr geht. Das ist dann Zen. Dann nächste ziemlich praktische Frage, die natürlich ist, mit Praxis zu tun ist. Bitte erklären Sie den Unterschied zwischen Anapana Sutra und Satipatthana Sutra. Dann diese zwei Fragen, an diese werden wir heute erst. Diese Gehmeditation und Unterschied zwischen Anapana Satisutta und Satipatthana Sutra. Und so bleibt es und morgen sehen wir, ob es praktische Fragen gibt, die unbedingt beziehen sich an das, was wir hier jetzt erklären. Und die Fragen, die sich nicht also direkt beziehen, dann lassen wir beiseite, okay? Dann jetzt zu Gehmeditation. Ich nehme die Fragen, die ja Gehmeditation. Und die Frage ist, bitte weise uns kurz zur Gehmeditation und Traditionsunterschiede. Natürlich, in Gehmeditation, so wie in Meditation im Allgemeinen, gibt es große Unterschiede im Verständnis von Meditation, wie man meditiert und worüber man meditiert. Gehmeditation genauso. Also in der Satipatthana Sutta die Kontinuität von Praxis ist erklärt dadurch, dass man in vier Iriyapatas, in vier Körperstellungen unaufgehört meditiert. Deswegen nach Anapanasati kommt Erklärung von Meditation über vier Körperstellungen. Was wir immer machen, wir machen in vier Körperstellungen. Dann die Voraussetzung dafür, dass man erfolgreich meditiert, Tradition nach, sind eigentlich zwei. Erst ist, in Pali heißt das Satata und Sakacha, soll man meditieren. Das kommt genauso in nördliche Tradition, das ist auf Agamas basiert, Satata und Sakacha. Satata heißt, man soll unaufgehört meditieren. Das heißt, nicht nur im Sitzen, aber auch im Gehen, im Stehen und im Liegen. Ob wir davon bewusst sind oder nicht, wir verbringen unseres Lebens in diese vier Körperstellungen. Aber sind wir bewusst, dass wir jetzt gehen, dass wir jetzt sitzen, dass wir jetzt stehen, dass wir jetzt liegen? Wir sind meistens nicht bewusst. Was heißt bewusst? Die Körperlichkeit ist da. Körperlichkeit besteht von den Elementen und so weiter. An Körper soll man nicht anhaften. Weil die Wahrnehmung von Körper ist immer mit Vergänglichkeit verbunden und so weiter. Das ist dann Wissensklarheit über Körper. Und dann der Geist bestimmt Lage des Körpers. Sind wir davon immer bewusst? Wir meistern, wir gehen, stehen, aufstehen, liegen automatisch. Und diese Automatik von unserem Denken und Körperbewegungen und Sprache ist genau das, was uns von Meditation trennt. Meditation darf nicht so automatisch werden. Es muss mit Verständnis verbunden sein, was da vorhanden ist. Es gibt, was vorhanden ist, ist gehört nicht mir, das bin ich nicht. Das heißt, wie Satipatthana Sutta erklärt, wenn wir gehen, jeder weiß, sogar die Kuhen wissen, dass sie gehen. Aber wie sie gehen, das wissen sie nicht, überhaupt nicht. Man muss bewusst gehen und bewusst stehen, bewusst sitzen, bewusst liegen. Das ist Satipatthana. Also die Gehmeditation soll einfach die Kontinuität der Meditation darstellen. Und Sakacha heißt Hochachtung. Wenn man in Meditation erfolgreich sein möchte, muss man lernen, unaufgehört zu meditieren und mit großer Hochachtung für die Meditation. Dann Erfolg kommt. Und das kommt von Vertrauen. Wenn wir Vertrauen haben, nur dann haben wir Hochachtung für Meditation und wir bemühen uns unaufhörlich zu meditieren. Jetzt Gehmeditation, Zweck von Gehmeditation ist, dass die Meditation hat Kontinuität. Also wenn Sie in den Aranya leben, ich habe viele Jahre in Aranya, in Waldklostern verbracht, dann, wenn man meditiert über Atmen, wird man gelehrt, dann zu jeder Situation bei Gehmeditation soll man immer Atmen betrachten. Aber ich lehre nicht so. Warum? Weil die meisten von uns leben nicht in Aranya. Ich glaube, keiner von uns. Sie brauchen Meditation, damit sie effektiver und machen das, was sie machen und damit sie in Ruhe bleiben in allen Situationen und erfüllt. Und wenn man wenn sie Auto fahren oder so und sie wird sehr gefährlich, wenn sie sich auf Atmen konzentrieren. Das geht natürlich nicht. Und wenn sie arbeiten irgendwo im Büro und sie machen gleichzeitig, dann haben sie viele Probleme. Dann deswegen, wie wird Meditation fortgesetzt? Der Geist konzentriert sich an das, wo er gerade bleibt. Und mit Sati, zu Sati gehört, dass man auch Sampajanya, und zu Sampajanya gehört, zu Wissensklarheit gehört, dass man die unpassenden Objekte, die zu Befleckungen des oder Unreinheit des Geistes führen, vermeidet und bleibt bei den Objekten, die nicht Unreinheit des Geistes verursachen. Das gehört zur Wissensklarheit. In der Pali-Tradition Wissensklarheit hat 4 Aspekte. Vielleicht später lernen wir das. Ein von den Aspekten ist, dass man Saatika Sampajanya, dass man weiß, was nützlich ist, Aufmerksamkeit auf welche Objekte nützlich ist und Aufmerksamkeit auf welche Objekte nicht nützlich ist. Wir verbringen leider die meiste Zeit mit Aufmerksamkeit, das vollkommen unnützlich ist. Auch hat keinen Sinn für uns und auch keinen Sinn für die anderen. Wenn wir das merken, dann meditieren wir. Aber wenn wir das nicht merken, dann meditieren wir eben nicht. Wenn wir das merken, das heißt, dass wir allmählich verstehen, dass unsere Gedanken und Realität gehören nicht zusammen. Deswegen, wir lassen diese Anhaften an Gedanken los. Das ist Meditation. Und das ist wichtigste Teil von Meditation ist und loslassen. Und das ist Ziel von Satipatthana. Wir üben Satipatthana, damit wir loslassen üben. Indem wir verstehen, dass eigentlich unsere Gedanken ist ohne Achtsamkeit ist eigentlich so wie Krankheit. Es ist vollkommen verrückt. Trotzdem wir anhaften so viel an die Gedanken. Wenn wir an Gedanken anhaften, wir anhaften an Selbst, weil Selbst ist auch nur ein Konzept, so wie Gedanken. Genauso. Also, wenn man Gehmeditation übt, die beste Methode ist, dass man, wenn man Sati übt, man auch bringt Wissensklarheit dazu und man sieht, welche Objekte sind sozusagen für uns von Vorteil, und am besten man konzentriert sich an das, was man gerade macht. Wenn man geht, dann vollkommen bei Denken bleiben. Wenn man spricht, vollkommen bei Sprechen bleiben. Wenn man kocht, dann vollkommen bei Kochen bleiben. Wenn man, was immer man macht, man bemüht sich, dass es zum Nützen ist für sich und für die anderen, und dass man völlig der Geist dabei präsent ist. Dann beim Gehen in diesem Sinne, beste Methode ist, beim Gehen bleiben. Man wird Aufmerksamkeit, wie man die Füße auf Boden legt, dieser Druck von den Füßen. Jetzt in der Theravada-Tradition wird es verbunden mit Vipassana, aber das braucht man nicht unbedingt zu machen. Dann, sie gehen sehr, sehr langsam, so langsam nur, wie es möglich sein kann, und verteilen sie diese Schritte in sechs Phasen. Sie können, ich will jetzt nicht erklären, in jeder Phase ändern sich die Eigenschaften von den Elementen, und das betrachtet man und kommt man sozusagen zu Kshanika Samadhi, Vipassana Samadhi. Das ist natürlich auch gut, aber für das tägliche Leben ist es nicht sehr geeignet. Wenn Sie so langsam gehen, natürlich haben Sie dann Probleme im täglichen Leben. Aber wenn Sie sich zu jeder Zeit, wenn man geht, kann man bewusst sein, dass man geht, und der Geist bleibt bei Gehen, und man hat kein Problem. Problem erscheint, wenn man unpassende Objekt betrachtet und wenn man Konzentration verliert. Wenn es nicht der Fall ist, der Geist bleibt frei. Und wenn diese Freiheit des Geistes wird zur Gewohnheit, dann hat man allmählich wenig Probleme. Die Neigungen kommen, Zuneigung, Abneigung, aber man wird sich nicht damit identifizieren. Deswegen, die bleiben nicht. Dann kann man sehr effektiv alles machen, was man machen muss. Dann, obwohl man bleibt sozusagen in Samsara, es ist praktisch mit Minimum Leiden, weil man sich nicht identifiziert mit diesen verrückten Gedanken und Zuneigungen und Abneigungen. Und man kann sehr gemütlich leben. Dann, wenn Sie aber in Aranya sind und sich völlig Meditation widmen möchten, dann natürlich auch zu jeder Zeit bei Atmen bleiben. Wenn schon diese Zeichen von die man für Samadhi braucht, für Versenkung braucht, da ist und man wird erfolgreich sein in Versenkung, dann für gewisse Zeit lässt man alles zur Seite und meistert man Versenkung Und dann kann man wieder mal, wenn man Versenkung erreicht hat und gemeistert hat, kann man nicht vergessen. Genauso, wenn man Fahrt und diese Magga und Falla realisiert hat, man kann nicht vergessen. Obwohl es so kurze Zeit dauert, es kann nicht vergessen werden. Warum? Weil es ist mit sehr tiefe Karma verbunden und diese tiefe Karmas, ob man will oder nicht, die bleiben. Die bleiben und die bestimmen dann Inhalt von unserem Denken. Die wichtigen Sachen, die wir erleben, die bleiben in, so wie Mutter, wir können nicht vergessen, nicht wahr? Hm? Vater, wir können nicht vergessen, hm? Weil es ist mit sehr sozusagen starke Karma verbunden. Genauso diese Magga, Phala und Jhana-Erfahrung kann man nicht vergessen. Wenn es authentisch ist, kann man nicht vergessen, weil es mit sehr kraftvolle Karma verbunden ist, die dann allmählich Bewusstsein transformiert. Jetzt der ganze Prozess von Erwecken oder Erleuchtung ist nichts anderes als Prozess von Transformation des Geistes. Allmählich derselbe Geist, der sich an unterscheidende Denken, an das auf Neigungen, Zuneigungen, Abneigungen basiert ist, er wird transformiert zu einem Geist, das sich von diesen Sachen also sozusagen loslässt. Und dann diese ganze Buddha-Dharma bedingte Entstehung ist auf der Flache von der Hand. In der Tat, alle Phänomene sind gleich in bedingten Entstehung. Aber wir verstehen das nicht wegen unseren Neigungen, die unseren Geist transformiert haben. Hm? Und wegen dieser Neigungen, wir halten an uns selbst, an andere Wesen und an die Dinge als etwas, was sich nicht ändert, was da bleibt. Hm? Und eben dadurch wird der Geist transformiert, durch diese Neigungen, die dann der Geist selbst, er ist sein Inhalt, wahre Inhalt, ist nicht diese Neigungen. Diese Neigungen kommen von draußen. Diese Neigungen kommen von draußen. Die Befleckungen des Geistes kommen von draußen. Die sind nicht sozusagen Inhalt des, wahre Inhalt des Geistes. Wenn man das sieht, dann wieder der Geist wird transformiert. Und die Verlassung an unterscheidende Weisheit wird ein unterscheidender Geist, das auf Neigungen basiert ist, wird zu Weisheit. Und das ist der Weg. Und das sollte man in Gehen, in Stehen, in Liegen, in allen Situationen sollte man das üben und verstehen. Mit Verehrung und mit Kontinuität. Dann wird es natürlich verdaut. Und wenn dann die Neigungen kommen, man sieht das nicht als etwas real, dann lebt man sehr gemütlich. Hm? Wir leben nicht gemütlich, weil wir uns identifizieren mit diesen Neigungen und nehmen das als objektive Welt. Hm? Dann, wenn ich gehe, dann ich bleibe beim Gehen. Und wenn die Gedanken kommen, ich betrachte sie als etwas, was mir nicht gehört, was bin ich nicht. Wenn ich meditiere und mich am Einatmen und Ausatmen konzentriere, genauso. Dann der Geist leert sich. Wenn der Geist leer ist, das Samadhi kommt von sich selbst. Man braucht sich nicht bemühen. Also erst übt man diese leere Geist, indem man Jhana übt. In Jhana natürlich, der Geist leert sich, indem es gibt kein anderes Objekt als Objekt von Versenkung. Aber das ist nur, Jhana ist nicht Ziel, ist nur Mittel. Es ist Mittel dazu, dass allmählich dieser leere Zustand des Geistes wird natürlicher Zustand. Wenn dieser leere Zustand des Geistes wird natürlicher Zustand, dann die Befleckungen des Geistes erscheinen als etwas wirklich illusorisch, ein Traum, das uns nicht gehört. Wenn wir solchen Zustand schaffen, das heißt, Meditation hat für uns wirklich viel gemacht. Es hat unsere sozusagen Wesen transformiert, weil unsere Wesen ist Geist, nichts anderes. Also, wenn man hier sehr intensiv meditieren möchte und schon ziemlich fortgeschritten ist und bleibt bei Atmen auf natürliche Weise, natürlich kann man auch bei Gehmeditation Atem betrachten. Immer daran denken, wenn der Geist konzentriert ist, er kann sich nur auf eine Sache konzentrieren. Aber wenn er sich auf eine Sache konzentriert, er nimmt die anderen Sachen daneben wahr, aber mit großer Klarheit. Wenn es der Fall ist, dann man kann sich auf Atmen konzentrieren, dann alle anderen Sachen gehen in Hintergrund, auch Gehen geht in Hintergrund. Aber man wird bewusst, dass man geht, man wird bewusst, dass die Glocken da sind, man wird bewusst, alles ist da. Aber durch Tat von Achtsamkeit und Wissensklarheit, man hat nicht Probleme. Aber diese Konzentration am Einatmen und Ausatmen, natürlich im täglichen Leben, ist nicht günstig zu üben. Deswegen es ist besser, sich konzentrieren an das, was man gerade macht. Das kann man auch im täglichen Leben sehr gut üben. Das heißt, beim Gehen völlig bleiben bei Gehen und betrachten die Gedanken, die kommen, als ob es ein Traum war, das gar nicht mir gehört und bin ich nicht das. Dann der Geist leert sich, wenn man dann zurück zur Meditation an Atmen kommt, dann diese Gewohnheit von leeren Geist ist größte Hilfe. Dann wird man entspannt in Lage sein, Einatmen und Ausatmen zu betrachten. Dann Samadhi ist sehr leicht, wenn man das machen kann. Indem man betrachtet Einatmen und Ausatmen und denkt an andere Sachen, wenn man geht, und denkt an andere Sachen, Probleme kommen, bestimmt. Bestimmt kommen Probleme. Und wenn es Gewohnheit wird, dann Problem wird Gewohnheit. Und wenn Problem Gewohnheit ist, dann das Leben ist die Hölle. Und viele von unseren Mitmenschen sind so, das Problem wird zu Gewohnheit. Dann Helle im Leben. Ist das nicht so? Aber Problem kommt von draußen. Es kommt nicht von uns. Deswegen der Buddha, eigentlich die Lehre von Buddhismus ist Lehre von Selbstlosigkeit. Aber was Buddha gelehrt hat, ist nach wahren Selbst zu suchen. Wenn man nach wahren Selbst sucht, dann alle diese Gedanken und Neigungen kann man nicht sehr ernst nehmen, wenn man weiß, dass es nicht der wahre Selbst sein kann. Und das ist der Weg auch. Na gut, dann bleiben wir. Natürlich, es gibt viele Sachen zu sagen über Methoden. Zum Beispiel in China, ich habe auch Training gemacht als Zen-Mönch, dann geht man sehr, sehr schnell um Manjushri-Statue herum. Genau Gegenteil von Theravada, man müsste fast rennen um Manjushri herum. Aber in diesem Rennen auch, der Geist wird leer. Man konzentriert sich völlig am Gehen und man geht mit schwungenden Händen und so. Das ist auch sehr gutes Training. Aber es ist verbunden mit nicht-analytischer Meditation. Wir brauchen beide Meditationen, analytische und nicht-analytische. In Zen übt man einfach, dass der Geist bleibt nirgendwo. Das ist Zen. Wenn man schnell geht, dann geht man schnell. Wenn man langsam geht, dann geht man langsam. Und man denkt nicht, dass langsam ist gut oder schnell ist gut, man soll schnell gehen, oder dann vermeidet man von Anfang an viele Probleme, weil viele, die Dharma lernen, dann, man muss so gehen, man muss so gehen, ich darf nicht so gehen. Dann, wegen eigener unterscheidender Denken, dann viele, viele Probleme, die man lösen möchte, dann, man noch fixt dazu. Viele, die Theravada lernen, sind so. Es muss so sein und darf nicht so sein. Dann schaffen sie sich so viele Konzepte, Neigungen, die dann eigentlich durch Meditation aufgebaut werden sollen. So, deswegen, jede Meditation hat seinen Zweck und es ist nur ein Medikament. Wenn man so betrachtet, ist kein Problem. Wenn man Theravada gern übt, es hat auch seine Sachen, gute Seiten. Wenn man Zen gern übt, es hat auch gute Seiten. In Zen dann geht man eine Weile langsam, so wie Tigerschritte, sehr, sehr vorsichtig, und dann wieder schnell, schnell, schnell, und dann wieder ein bisschen langsam, je nach dem Lehrer. Die Aufgabe des Lehrers ist, dem Schüler zu vermitteln, dass er an nichts anhaften soll, von Anfang an. Aber Theravada, diese Weg ist anderes, Schritt nach Schritt lernt man allmählich die wahre Dharmas zu unterscheiden und dabei zu bleiben. Na gut, dann jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Bhante Dhammadipa, das bin ich. Bitte erklären Sie den Unterschied zwischen Anapana Sati Sutra und Satipatthana Sutra. Wir haben nicht so viel Zeit, alle diese Unterschiede, aber wir sind jetzt beschäftigt mit Anapana Sati. Hm? Was Anapana Sati anbetrifft, in Anapana Sutra, wir finden die 16 Übungen. Hm? Wir haben jetzt angefangen zu lernen, hm? Und wir sind gerade bei den 4 ersten Übungen. Aber in Anapanasati Sutta, Sie finden 16 Übungen. Auch in Samyutta Nikaya, in den meisten Stellen im buddhistischen Kanon, Sie finden Anapanasati erklärt durch 16 Übungen. Also die 16 Übungen sind verteilt in 4 Gruppen von 4 Übungen und jede Gruppe ist dann eine Anupassana, Kaya Anupassana, Vedana Anupassana, Chitta Anupassana, Dhamma Anupassana. 4 Übungen für jede Anupassana, jede Meditation. Jetzt in Anapanasati Sutta, diese Meditation über Vedana, über Geist und über die Dhammas wird nicht mittels Anapanasati erklärt. Es braucht andere Mittel. Hm? So, wir haben darüber schon gesprochen. Hm? Die Vedana wird verteilt, hm? 3 Sorten von Vedana. Jede Sorte ist entweder Niramisa oder Samisa mit Loslassen und, oder ohne Loslassen. Hm? Und so meditiert man über die Gefühle. Also nicht, indem man sich an Einatmen und Ausatmen konzentriert. Jetzt in Anapana Sati Sutta, diese Meditation Vedana Anupassana ist, man verlässt nicht Einatmen und Ausatmen. Man bleibt bei Einatmen und Ausatmen. Und genauso mit Chitta und Dhamma. Hm? Jetzt Anapana, Satipatthana Sutta und Kaya Gata Sati Sutta. 2 Suttas im buddhistischen Kanon anwenden, wenn sie über Anapana Meditation sprechen, nur die ersten 4 Übungen. Die anderen Übungen sind nicht erwähnt mit Einatmen und Ausatmen. Und es betont Konzentrationsseite von Atmenbetrachtung. Es wird besonders klar gemacht in Kaya Gata Sati Sutta, die eigentlich wiederholt genau das, was Satipatthana Sutta lehrt über diese 14 Objekte von Kaya Anupassana, aber macht es besonders klar, dass es in Bezug zu Versenkung und übernatürlichen Kräften und die Sachen, die mit Shamatha verbunden sind. In diesem Kurs auch, und ich meistens, ich immer rede und lehre die Wichtigkeit von Shamatha. Hm? Ich selbst habe diese Vipassana auf Grundlage von Shamatha gelernt, hm? Und ich lehre auch so. Hm? Ich denke, wenn man Shamatha hat, was immer man im Buddhismus lernen möchte, wird klar. Wenn man nicht Shamatha hat, hat man immer Tendenz, und das ist besonders merkbar in Ländern, wo diese Vipassana, sogenannte trockene Vipassana herrscht, so wie Burma, die Übenden von Vipassana dann anhaften an ihre Methode. Wenn sie von Anfang mit Vipassana arbeiten und auf Druck betonen Vipassana, sie dann haften an verschiedene Methoden, und in Burma sie streiten sich sehr heftig, das ist Vipassana, das ist nicht Vipassana, das ist Beste, Mahasi ist Beste, ne, Mogoksayado ist Beste, nein, Paoksayado ist Beste, nein, Sanlun-Methode ist Beste. Eigentlich alle diese Methoden sind nicht schlecht, aber es sind nur Mittel. Aber wenn man nicht Samatha beherrscht, wird man nicht sehr klar sehen, dass es nur Mittel ist. So die Goenka-Leute glauben, dass Vipassana, das ist diese Methode. Und es muss so geübt werden. Die Mahasi-Leute glauben, dass das ist Vipassana, dass so muss geübt werden, und andere Methode ist nicht richtige Vipassana. Da entstehen Probleme. Und was bitte ist Vipassana? Was ist Vipassana? Vipassana wird übersetzt als Einsicht. Vipassana ist eigentlich in der buddhistischen Lehre, in Abhidharma, Synonym für Weisheit oder Wissensklarheit. Wissensklarheit, Weisheit, alles ist Synonym für Vipassana. Vipassana bedeutet, Passana heißt Sehen, Vipassana heißt Sehen mit Unterscheidung. Wir haben von Viveka gesprochen. Genauso diese Präfix vi hat Bedeutung in Sanskrit oder Pali mit Unterscheidung. Vijnana. Ja, wie Dhamma Pravichaya, wie Dhamma Vichaya. Es hat mit Unterscheidung die Sachen. Also Sehen durch richtige Unterscheidung. Das ist Weisheit. Das ist Vipassana. Und was ist richtige Unterscheidung? Richtige Unterscheidung ist dann ein Prozess von Weisheit von Hören, Weisheit von Kontemplieren, Weisheit von Meditation. Die drei Sorten von Weisheiten dann ergänzen sich und werden zu Realisierung. Und wenn Realisierung zustande kommt, dann die Bewusstsein wird transformiert. Diese Anhaften an unterscheidende Denken wird zu Weisheit. Und Weisheit ist nicht Anhaften. Aber unterscheidende Denken brauchen wir trotzdem. Wenn wir nicht unterscheiden, wir werden nicht mal zu der Tür gehen können. Aber Anhaftung an Unterscheidung brauchen wir nicht. Weil diese Anhaftung an Unterscheidung, die buddhistische Lehre nach, ist Anhaftung an unsere Konzepte, nicht an wahre Objekte der Wahrnehmung. Und das ist gemeinsam zu allen Richtungen von Buddhismus, nur auf andere Weise erklärt. Also sogar der Buddha muss die Sprache anwenden, damit er sich verständigen, aber er anwendet die Sprache und die Konzepte völlig ohne Anhaftung. Das ist Weisheit. Das ist Vipassana. Das ist Wissensklarheit. So, der Geist findet Freiheit. Wenn der Geist findet Freiheit, die Empfindungen sind befreit. Wenn Empfindungen sind befreit, der Geist findet auch Freiheit. Es ist ein Prozess. Na gut, dann jetzt gehen wir zu bisschen fangen wir an mit dem Text, indem wir noch Samstag und Sonntag wollen ein bisschen über theoretische Sachen reden, dann wir wollen jetzt uns mit dem Text beschäftigen. Dann ich erkläre nicht auf traditionelle Weise, also Satz nach dem Satz, hier alle Sätze von Sutta, fast alle, die meisten, dann die Kommentare haben Erklärungen, aber das machen wir nicht, wir gehen gleich zu den wichtigen Sachen. Wir wollen nicht erklären, was Savati ist, was Jetaheim ist, was Anathapindika, wer ist er und so weiter. Wir kommen gleich zu Paragraph 2. Und der Buddha selbst erklärt hier. Was erklärt er? Er erklärt 7 Sorten von Weisheit, das der Shariputra besitzt. Diese 7 Sorten von Weisheit, in dem Shariputra diese vollkommen besitzt, dann ist er sozusagen General von Dharma zwischen den Schülern. Er kann Dharma von allen Schülern am klärsten erklären. Und wie Sie merken, alle diese Aspekte eigentlich haben zu tun mit unterscheidender Weisheit. Nicht unterscheidende Weisheit ist kaum erwähnt. Also nach dem Kommentar, was für uns von Wichtigkeit ist, der Kommentar sagt, ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass hier immer jede Sutta hat sogenannte Nidana, Ursache, dass der Buddha lehrt nicht, wenn es passende Ursache da ist. Die Ursache für diese Sutta ist, dass der Buddha hat gehört, dass die seine Schüler preisen Moggallana, weil er so kräftig ist in seinen übernatürlichen Kräften, er kann fliegen. Heutzutage sieht man kaum Menschen fliegen. Also, zur Zeit von Buddha war es nicht so ungewöhnlich. Er kann fliegen, er kann machen alle möglichen Sachen. Er kann sich vergrößern, verkleinern, er kann ein Moggallana kann viele Moggallana werden. Und die Schüler sehen das und sind sehr beeindruckt, weil sie kennen das sehen. Dann, sie preisen Revata. Revata ist der zwischen den Schülern der Beste in Jhana. Er sitzt unter dem Baum 7 Tage, bewegt sich nicht. Dann alle sind sehr beeindruckt und loben den Revata. Dann sie loben den Anuruddha, weil er erklärt, wie es in den verschiedenen Himmeln wie es so ist und was da gemacht wird, dann sie sind sehr beeindruckt. Dann sie hören einander sprechen, der kann so gut Dharma erklären, was der Buddha lehrt. Dann alle sind sehr beeindruckt und loben den einander für seine Fähigkeit, sich an alles erinnern, was der Buddha sagt. Dann der gute Kassapa, der geht betteln zu den Ärmsten und isst alles Dreck, was sie ihm geben, weil sie nichts haben, sie sind sehr arm. Er trägt nur so eine Lappenrobe, oder wie sagt man, Lumpen. Dumpen. Und er schläft in Meditation und so weiter. Dann alle sind sehr beeindruckt. Aber er hört kaum etwas über Sariputta. Dann sagt sich, ah ja, ich muss erklären die Vorteile von Sariputta. Weil Weisheit zwischen den anderen Tugenden ist nicht so leicht zu sehen. Dann, ich muss es erklären, die Vorteile von Sariputta. Sonst, die Schüler verstehen nicht die Vorteile von Weisheit. Und Sariputta ist dann der Weiseste unter den Schülern. Dann, Weisheit ist eigentlich größte der Tugenden, aber es lässt sich nicht so, es sieht man nicht so leicht. Meistens die Weisen reden nicht viel, nicht wahr? Und Weisen benehmen sich nicht besonders, sie nicht so besonders, dass sie auf sich Aufmerksamkeit lenken und so. Dann der Buddha sagt sich selbst, ich muss die Vorteile von Weisheit den Schülern erklären. Das ist der Hintergrund von diesem Sutra. Und in dem die Meditation über Geist ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt von Weisheit. Dann, wir haben diese Sutra gewählt, dann im Rahmen von Meditation über Geist. Besonders in dem, wie wir gesehen haben, in Satipatthana Sutta, diese Betrachtung des Geistes, die von den 16 Aspekten von Betrachtung, 8 Aspekte sind direkt verbunden mit Unterscheidung zwischen gesammeltem Geist und nicht gesammeltem Geist. Aber Satipatthana Sutta nicht erklärt, wie man den gesammelten Geist genau für Vipassana anwendet. Und das wird hier erklärt. Jetzt, zum Beispiel in Majjhima Nikaya gibt es ein Sutta, das Attha Nagaraka Sutta heißt. Frank wahrscheinlich weiß. Sehr interessant. In Attha Nagaraka Sutta, wir finden nach dem Tod von Buddha oder Parinirvana von Buddha, zwei Leute, die ziemlich eng mit Buddha verbunden waren, treffen sich zusammen. Der erste ist Ananda und der zweite ist Panchangika. Panchangika, vielleicht haben Sie gehört, das ist ein von den Laien, die sehr, sehr gute Yogis waren. Also Panchangika ist zu dieser Zeit schon Anagami. Nach der Theravada-Lehre, Mahayana ist, oder nördlicher Buddhismus ist nicht unbedingt damit einverstanden. Nach der Theravada-Lehre, der Laie muss unbedingt Mönch werden, um Arahat zu werden. Also diese Panchangika ist, obwohl er perfekte Kenntnisse über Meditation hat, er ist Anagami. Aber er hat sehr, sehr tiefe Weisheit und sehr, sehr tiefe Vermögen für tiefe Konzentration. Und er trifft Ananda und Ananda zu dieser Zeit ist nur Sotapanna. Nach dem Tod von Buddha, weil Ananda hat sich bemüht, den Buddha gut zu bedienen. Und er hat nicht so tüchtig meditiert, er hat nur daran gedacht, dass er sich erinnert und lernt auswendig, was der Buddha lehrt. So, die treffen sich zusammen und diese Panchangika sagt ihm, du Freund, Ehrwürdiger, wenn der Buddha mit uns noch zusammen, wenn unsere Lehre noch zusammen mit uns lebte, was für Amata Dwara. Amata heißt Nektar der Todlosigkeit. Amrita. Amrita Dwara heißt Methode. Wörtlich Pfort. Die Tier für Todlosigkeit. Welche Tiere für Todlosigkeit hat der Buddha gelehrt? Und Ananda antwortet, also er sagt ihm, du zwischen den Schülern, du warst am nächsten zu dem Lehrer, du solltest wissen, welche Tiere zu Todlosigkeit der Buddha hat am meisten gepriesen und gelehrt. Dann er sagt, insofern ich mit Buddha war, er hat immer 11 Tore der Todlosigkeit besonders gepriesen und empfohlen. Und jetzt, welche Tiere zu Todlosigkeit? Die Vipassana in erste Jhana, zweite Jhana, dritte Jhana, vierte Jhana, in erste Arupa, zweite Arupa, dritte Arupa, nach der Tradition nach. Nur der Buddha hat so sensitive Geist, dass er kann Vipassana, Anupada Vipassana, eben in vierte Arupa. Alle Schülern sind das nicht möglich. Diese Möglichkeit, diese Fähigkeit gehört nur dem Buddha selbst, die einzelnen Dhammas zu unterscheiden, in Nichtwahrnehmung, Nichtwahrnehmung. Das heißt nicht, dass man nicht in diesen Zustand Vipassana üben kann, aber nur Kalapa Vipassana, nicht Anupada Vipassana. Wissen wir, was Anupada Kalapa Vipassana ist? Diese Sutta heißt Anupada Sutta. Und wird auf Deutsch übersetzt, einer nach dem anderen. Warum? Anupada Vipassana heißt, dass man die einzelnen Dhammas ein nach der anderen analysiert. Die einzelnen Körperlichkeiten, einzelne Namas ein nach dem anderen. Je, wenn man mit Theravada-Tradition, die Theravada-Tradition lehrt, dann in 4 Aspekten diese Eigenschaft, Lakhana, Rasa, Pachupatana, Padatana, 4 Aspekte von alle wahren Phänomene. Was heißt Lakhana? Eigenschaft. Was heißt Rasa? Funktion kann man übersetzen, aber es hat viel größere Bedeutung. Pachupatana heißt Manifestation und Padatana heißt die wichtigste Ursache für Erscheinung. Also jede Dharma soll in diesen vier Aspekten definiert werden, damit man versteht, dass es in bedingten Entstehung entstanden ist. Ist das klar? Dann Kalapa Anupassana. Kalapa heißt Gruppe. Man meditiert, man analysiert die Vipassana-Objekte in Gruppen. So 5 Aggregate, 12 Ayatanas, 18 Dhatus, 22 Indriyas. Sie können dann später Abhidharma lernen. Also man analysiert in Gruppen. Das ist Samasana. Samasana in Gruppen analysieren. Wenn Sie später Vipassana lernen, dann Samasana Jnana. Durch Samasana Jnana geht man eigentlich in wahre Vipassana. Indem man Geist organisiert nach den Objekten der Weisheit. Und die Objekten der Weisheit, da bleibt man in Vipassana. Vipassana ist nicht über, nach der Theravada-Tradition, nicht über Konzepte, sondern über die Paramatas, die höchste Realitäten. Und die höchste Realitäten, das sind dann die einzelnen Dharmas oder die 18 Dhatus, Elemente, Ohr, Sensitivität in Ohr, also das ist ovare Ohr, dann Schal und Ohrbewusstsein und so weiter. Das sind die wahren Phänomene unserer Erfahrung. Warum sind sie wahr? Weil sie gleich sind für alle Wesen. Was ich unterscheide als dies oder jenes, andere Wesen unterscheiden ganz anderes. Deswegen, man darf nicht über Konzepte, das ist Prinzip von Abhidharma, über Konzepte Vipassana, obwohl Konzepte sehr, sehr wichtig sind und sie sind in nördlicher Tradition dann Grundlage für Vipassana, aber in Theravada, man sollte nicht in Vipassana sich mit Konzepten beschäftigen, aber mit Paramatas. Und Paramatas sind die Dhammas, die wahre eigene Eigenschaft und gemeinsame Eigenschaften haben. Und die wahre Eigenschaft ist die Eigenschaft, die bleibt, die man nicht irgendwie zerstören kann. Dieses Haus kann man zerstören, wenn ich das brenne Papier, dann ist nicht mehr Papier, nicht wahr? Aber diese Glatte von dem Papier, ich kann nicht zerstören. Wenn ein Objekt da ist, das glatt ist, bleibt glatt, unangesehen davon, ob es Papier ist oder Tisch, nicht wahr? Härte von Erde kann man nicht zerstören. Wenn Erde da ist, es wird immer als hart oder weich wahrgenommen. Erde als Element, das ändert sich nicht. Aber diese Erde, das ich sehe dort, ist konventionelle Erde. Die kann sich ändern, wenn ich da ein bisschen Wasser zugieße, dann wird es zu nicht mehr hart. Aber die Härte als wahre Phänomen kann man nicht zerstören. So zum Beispiel Empfindung. Empfindung ist Empfang von dem Objekt, egal ob es angenehme Empfindung ist, unangenehme Empfindung ist, in Empfindung in Jhana ist oder was immer für Empfindung. Empfindung immer bleibt Rezeption von dem Empfang von dem Objekt. Deswegen, es ist wahre Dharma. Es ist dann Objekt der Weisheit. Objekte der Weisheit sind Objekte, die wirklich entstanden sind. Das heißt, wirklich entstanden, unabgesehen davon, in welcher Form. So, dann im Buddhismus, wir haben schon erklärt, wenn wir über Vipassana reden, es gibt zwei Sorten von Vipassana in Agamas, über Vedana oder über die fünf Aggregate. Dann gibt es zwei Sorten von Vipassana, Anupada Vipassana und Kalapa Vipassana. Anupada Vipassana heißt, dass man die Phänomene, die Dhammas ein nach dem anderen analysiert. Jeder einzelne Dharma wird analysiert. Und Kalapa Vipassana ist, dass man die Dharmas in Gruppen organisiert und dann diese Gruppen analysiert. Das ist Rupakanda, das ist Vedana Kanda, das ist Sanya Kanda, das ist Sankara Kanda, das ist Vijnana Kanda. Und so meditiert man. Man kann analysieren ein paar von den einzelnen Dharmas, die zu Rupa Kanda gehören, so wie Erde, Wasser, Feuer, Wind, aber nicht die einzelnen ein nach dem anderen. Genauso man versteht, dass Geist nicht allein ist, aber es ist zusammengesetzt von vielen, vielen Geistesfaktoren, aber man analysiert nicht ein nach dem anderen. Jetzt, was ist Unterschied zwischen Bodhisattva-Weg und Meditation und Arahat-Weg-Meditation? Bodhisattva-Weg-Meditation betont, wenn man eine Dharma verstanden hat, alle Dharmas können man verstehen. Und eine Dharma, das ist Wahrheit, Leerheit. Dann man braucht nicht unbedingt alle Dharmas genau in Vipassana ein nach den anderen zu analysieren, weil im letzten Ende, die sind alle diese Dharmas sind Wahrheit. Also Betonung ist an Wahrheit in allen Dharmas. So in den nördlichen Buddhismus, das Bodhisattva-Weg erklärt, dann nur Yogacara-Tradition, ein Teil Yogacara-Tradition hat viele verschiedene Branchen. Yogacara-Tradition hat noch diese analytische Meditation. In anderen Richtungen, diese analytische Meditation wird nur im Rahmen von dieser Gelehrsamkeit gelehrt. Betonung wird auf Meditation über Soheit. So in Yogacara dann Shamatha heißt, dass der Geist untersucht die Chitata. Nur bloße Bewusstsein. Und Vipassana heißt, dass er untersucht die verschiedenen Aspekte von Soheit, so wie Erdeelement, Wasserelement und so weiter. Also Betonung ist an Soheit in Vipassana. In Theravada-Meditation oder in Meditation Vipassana, das auf Agamas basiert ist, Schwerpunkt ist in analytischer Meditation. Die Eigenschaften von einzelnen Dharmas sollte man klar in Meditation erfahren. Am besten ein nach dem anderen. Und der Expert dafür ist unsere Shariputta. Keiner kann so gut die Dharmas, einzelne Dharmas erklären, so wie Sariputta. Keiner kann so gut die vier edle Wahrheiten erklären, so wie Sariputta. Nur der Buddha selbst. Und in der Theravada-Tradition, dann diese analytische Meditation ist am höchsten angesehen. Deswegen Shariputta ist sozusagen am meisten gepriesen von den Schülern für seine Weisheit, unterscheidende Weisheit. Jetzt zum Beispiel, wenn Sie Milinda Panya in Theravada Kanon gibt es sehr, sehr interessante Schrift, das heißt Fragen an König Milinda. Ich glaube, es ist bestimmt auf Deutsch übersetzt, mehrere Übersetzungen. In diese Fragen an den König Milinda der große König Milinda fragt den Arahat Sangasena: Was ist eigentlich, lieber Freund, worauf besteht die Größe von unserem Lehrer Buddha? Und was antwortet der gute Sangasena? Er antwortet: große König, der Buddha, die Größe von dem Buddha ist, dass er in einem Geist konnte unterscheiden alle verschiedenen Faktoren den Geist, dass diesen einen Geist zusammensetzen und ein nach dem anderen klar erklären, je nach ihren Eigenschaften, Funktionen und Manifestationen und Ursachen. Dann der König denkt, und jetzt, das ist für ihn zu tief, er ist nicht, sieht nicht so klar, dann sagt lieber Sangasena, gib mir ein Beispiel. Dann er sagt, oh großer König, waren Sie mal in Ganga Saga? Kennen Sie Ganga Saga, wo in Kalkata Gegend bis nach unten zu Bay of Bengal diese Ganga wird viele, viele kleine Branchen, Delta. Ganga Delta, und Ende von Ganga Delta heißt Ganga Sagar. Sagar ist Ozean. Dann, lieber König, wenn Sie zu Ganga Sagar gehen und nehmen Sie dort Wasser von einem von den kleinen Branchen von Ganga bei Ozean, können Sie unterscheiden, welche Wasser gehört Ganga, welche Yamuna, welche Gogra, welche Saraswati und so weiter zu den verschiedenen kleinen Branchen, so wie hier in Donau, wenn Sie nach Rumänien in nach Donaudelta kommen, können Sie unterscheiden, welche ist Wasser von Regen, welche ist Ilsa heute Abend, welche ist Morava in Tschechien und alle andere kleine Flüsse, die da, können Sie unterscheiden? Sehr schwer. Der König sagt natürlich, das kann ich nicht. So schwer, lieber König, großer König, war die Aufgabe von Buddha, der in einem Geist alle diese verschiedenen Geistesfaktoren, die den Geist formieren, mit Klarheit unterscheiden konnte und sagen, das ist diese Eigenschaft, das ist diese Funktion, diese Manifestation und so weiter. Dann der König denkt, sehr interessant. Aber konntest du, lieber Freund, noch ein Beispiel geben? Aber natürlich, König, das kann ich machen. Dann, lieber großer König, essen Sie Curry? Ja, ich esse Curry. Und können Sie in Curry unterscheiden, genau welche Gewürze da gemischt wurden? In dem Curry von König sind natürlich viele, viele Gewürze. Damals in Indien haben sie sogar die Edelsteine gemalt in Curry. Dann für langes Leben nach Ayurveda. Wenn man die gemalten Edelsteine isst, wird man lange leben können. Dann der König sagt, das ist schwierig, das kann ich nicht unterscheiden, welche, so wie viele Gewürze da sind und genau auszahlen ihre Eigenschaften, das kann ich nicht. Genauso schwer war, dass unser Lehrer in einem Geist hat alle diese verschiedenen Eigenschaften sehr, sehr klar unterscheiden können und erklären, je nach ihren Eigenschaften, Rasa, also Funktion, Manifestation und Ursache, wegen welche die entstehen, die Hauptursache. Und das eben hier, wir lernen, das ist Wesen von Anupada Vipassana. Durch Anupada Vipassana dann der Meditierende kann ein nach den anderen diese Faktoren des Geistes klar unterscheiden und durchdringen, je nach ihrer Funktion, Manifestation und Hauptursache. Und wie macht man und was sind die sieben Weisheiten, lernen wir morgen. Oder wenn es noch Zeit bleibt, dann wir fangen mit den ersten. Ihr Bhikkhu, Sariputra ist weise. Weise heißt Pandita. Auf Pali. Sehr wunderbare Wort, Pandita. Eigentlich, es kommt von den dravidischen Sprachen. Pandit. Gelehrte, ja. Weise auch. Warum ist er weise? Der Kommentar erklärt, er ist weise, indem er ist weise wegen vier Ursachen. Er versteht die Ayatanas, die Grundlagen von Wahrnehmung als Grundlagen von Wahrnehmung. Er ist, das heißt, kein Selbst, nicht gehören mir. Er ist weise, indem er die 18 Elemente erkennt. Alle 18 Elemente werden in der Pali-Tradition erklärt als das, was keine eigene Essenz hat. Deswegen heißt es Element, weil es ohne Selbst ist. Deswegen heißt es Element. Es entsteht in bedingten Entstehung. Dann, er kann genau erklären, bedingte Entstehung, und nach der Lehre von bedingten Entstehung, er kann erklären, Tana, Atana, was möglich ist und was nicht möglich ist. Das ist weise. Indem wir machen das, was meisten machen wir das, was unmöglich ist, und verstehen nicht, was möglich ist, weil wir nicht verstehen bedingte Entstehung. Wenn man versteht bedingte Entstehung, wird man sehr, sehr klar darüber, was möglich ist, was unmöglich ist, und man macht möglich, deswegen diese Ruhe des Geistes geht nicht verloren. Na, heute machen wir so viel. Vier Ursachen von Pandita, bitte denken Sie danach. Die Selbstlosigkeit von allen unseren Erfahrungen. Die gehören nicht uns und die wir sind nicht. Diese Erfahrungen kann man zusammenfassen als die 12 Ayatanas, also Auge und Farbe und so weiter. Und 18 Dhatus, Auge, Farbe und Augebewusstsein. Und bedingte Entstehung und das, was möglich ist und nicht möglich ist, nach den bedingten, nach den Bedingungen. Ja, nach diese wahrheitsgemäßige Verständnis von Bedingungen und Gesetz von bedingten Entstehung. Also das ist dann Pandita. Und was die 6 andere Eigenschaften von Sariputta anbetrifft, indem sie gespannt sind, lernen sie wir morgen. Dann für heute genug Theorie. Und wir verbinden das mit der Praxis von Anapanasati, indem wir verstehen, dass Atmen bin ich nicht, Atmen mir nicht gehört, betrachte ich Atmen gelassen und mit Wissensklarheit, Entspannung und Konzentration, man alles wird bestimmt sehr gut gehen können. Das ist Weisheit von Betrachtung von Atmen. Atmen ist auch nur Ayatana Dhatu, bedingte Entstehung und möglich und nicht möglich. Es ist sehr möglich, dass der Atmen sich Zustand von Versenkung angepasst hat, wenn man die Bedingungen von diesem Zustand verstanden hat. Das ist auch möglich und nicht möglich. Na gut, dann machen wir 10 Minuten Pause.